بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten in der Aqida. Wir sind bei der Frage Nummer 104. Ist es bekannt, wann die letzte Stunde sein wird? Also wann die Stunde einbrechen wird sozusagen. Die Zeit der letzten Stunde ist von den Schlüsseln des Verborgenen, die nur Allah kennt. Und es gibt fünf davon, wie es in Hadithen und wie es im Koran kommt. Er sagt hier, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss Allah alleine besitzt das Wissen über die Stunde. Und das ist das, was wir brauchen. Er sagt weiter, lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Und niemand weiß, was er morgen erwerben wird. Und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Dann bringt er einen Vers aus Surat al-A'raf. Sie fragen dich nach der Stunde, für wann sie feststeht. Sag, das Wissen darüber ist nur bei meinem Herrn. Nur er wird sie über ihre Zeit erscheinen lassen. Zu ihrer Zeit erscheinen lassen. Schwer lastet sie in den Himmeln und auf der Erde. Sie wird nur plötzlich über euch kommen. Sie fragen dich, als ob du gut unterrichtet bist, über sie seiest. Sag, das Wissen darüber ist nur bei Allah, aber die meisten Menschen wissen nicht. Und es gibt viele Verse, die so ähnlich sind, wie in Surat Nasiat erwähnt wird. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststeht. Was hast du über sie zu erwähnen? Zu deinem Herrn ist ihr Endziel. Also nur Allah kennt das. Die Zeit. Und es gibt genügend Verse, die diese Sache aussagen. Und er bringt jetzt noch zwei Hadithe, als Jibril a.s. den Propheten sallallahu alaihi wa sallam fragte und sagte, erzähl mir von der Stunde, sagte er, der Befragte weiß es nicht besser als der Fragende. Ja, und daraufhin hat er einige Vorzeichen genannt. Wir wissen nicht, wann die Stunde eintrifft, aber wir haben Vorzeichen, kleine und große. Alhamdulillah, bis jetzt sind keine großen eingetroffen, aber die kleinen sind schon sehr, sehr viele eingetroffen, nur noch wenige sind übrig. Man kann dazu gerne zu meiner Unterrichtsreihe Zeichen der Stunde nochmal zurückkehren und schauen, welche noch nicht eingetroffen sind und was die großen Zeichen sind. Und dann sagt er weiter, in einem anderen Bericht wurde hinzugefügt, und die Stunde ist eine von fünf Dingen, welche niemand kennt außer Allah. Daraufhin rezitiert er die oben genannte Ayah von Surat Luqman. Na'am, das ist, ich denke mal, eine klare Sache. Keiner weiß, wann die Stunde sein wird. Und das Wissen darüber ist nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir haben kleine und große Vorzeichen. Erst wenn die großen Vorzeichen alle eingetroffen sind, dann kann erst die Stunde kommen. Deswegen haben wir in Anführungszeichen ein bisschen Sicherheit von der großen Stunde. Aber die kleine Stunde, was uns betrifft, unsere Stunde, also die Stunde von unserem Tod, wissen wir auch nicht. Deswegen sollten wir uns inshallah ta'ala bemühen, gute Taten zu machen. Barakallahu fikum. Bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa